Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Der Jingle erklingt und es ist Zeit für den Sunday Service und auch gleichzeitig für den ersten Versprecher. Willkommen hier in der heutigen Sendung. Ich habe Musik für euch von Kamasi Washington, ein Jazzkünstler aus den USA, der eine ziemlich spannende Platte vor einiger Zeit schon veröffentlicht hat. Da gibt es ziemlich heiße Surfmusik aus Dänemark mit The Tremolo Beer Gut, aus Kanada Dilly Dally, komischer Bandname, aber trotzdem spannender Indie-Pop. Und es gibt ein Neues von Cass McCombs, der hat eine Platte veröffentlicht, A Folk Set Apart. Da gibt es nicht wirklich Neues drauf, sondern eher so Raritäten, B-Seiten und sonstiges bisher unveröffentlichtes. Und ja, gerade eben ging es los mit Destroyer, dem Projekt von Dan Bejar. Der hat ja auch im Sommer mit Poison Season eine sehr schöne Platte veröffentlicht. Davon war eben hier der Song Sun in the Sky zu hören. Weiter geht's mit ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, schnellerer Gangart aus Austin, Texas. Hier kommen The John Pauls. John Pauls, ein Trio aus Austin, Texas, die vorher in diversen anderen unbekannten Bands mitgespielt haben und jetzt hier zu dritt sich als The John Paul zusammengetan haben. John Paul heißt da niemand, sondern Philipp Niemeyer, Mark Fagan und Mikaela Zarowski heißen die drei Mitstreiter und haben gerade eine EP veröffentlicht oder Single. 5 Songs sind drauf. Island of Lanes heißt der Titelsong, den gab es hier gerade eben zu hören von The John Pauls. Klingt ein bisschen oldschool, aber auf jeden Fall ganz nett gemacht, das Ganze. Aus Neuseeland kommen die Tiny Ruins, genauso auch Hamish Kilgore. Da ist eine Generation älter, früher bei The Clean mitgespielt. Tiny Ruins, eine relativ, naja, neu auch nicht, aber noch halbwegs neue Band aus Auckland. Ja, die haben zusammen eine EP gemacht, Hurtling Through. Da gab es letzte Woche schon mal hier was zu hören. Und gleich nochmal ein Nachschlag von den beiden. Tiny Ruins und Hamish Kilgore mit Wandering Angus. If I was in my head, drove the berry in a stream and hooked a little silver trout. When I had laid it on wirklich ganz entspannt. Die Tiny Ruins hier zusammen mit Hamish Kilgour, ein alter Held der neuseeländischen Indie-Pop-Szene. Ihr Song ist Wandering Angus von der Hurtling 3 EP. 7 Songs drauf, es hätten gerne noch ein paar mehr sein können für mich, aber vielleicht gibt es ja demnächst noch eine Fortsetzung in Albumlänge von dieser wirklich sehr schönen Kombination. Aus Turin, aus Italien kommen Niagara, sind ein Duo und die haben jetzt mit dem Album Don't Take It Personally auf 2 CDs ihre Songs nochmal remixen lassen von unter anderem Leuten wie Acid Pauli, also No Twist Konsole verbirgt sich dahinter, da sind die Liars dabei, Fennis, Gonja Safi und noch so einige andere. Hier von Niagara der Song John Barrett im Son of North Remix. Spence. Yeah. Das war der Song John Barrett hier im Son of North Remix und das Ganze von dem Album Don't Take It Personally, Remixe der italienischen Band Niagara. Und ja, das klingt teilweise sehr unterschiedlich vom Sound her, mal ziemlich 80er-lastig, mal auch wieder ganz modern, mal elektronisch, mal ein bisschen sphärischer, mal auch mit Gitarren dabei. Also eine bunte Tüte bunter Musik und das macht es manchmal ein bisschen schwierig, sich da durchzuhören, vor allem wenn es gleich zwei CDs sind, aber es gibt auch hier und da ein paar nette Sachen zu entdecken. Ganz nett ist der ukrainische Pianist Lubomir Melnik, der hat eine neue Platte veröffentlicht, Rivers and Streams. Darauf gibt es ja natürlich ganz tolle hypnotische Klavierkaskaden drauf zu hören. Hier kommt er mit Sun Shimmers. Thank you. Ihr hört den Sunday Service, das gerade eben waren Mogwai, die Band aus Glasgow, feiert ja 20-jähriges Jubiläum sozusagen, Bandjubiläum, das Ganze mit einer fetten Schallplatte. Central Belters heißt das Ganze, gibt es als 6-fach-Vinyl oder 3-fach-CD, je nachdem welches Format ihr denn bevorzugt. Und das Ganze eine Reise durch Mogwais Geschichte, von den ersten Songs bis hin zu aktuelleren Sachen. Ja, und eben gerade hörten wir von Central Belters, von Mogwai, den Song The Sun Smells Too Loud. Ja, wie die Sonne riechen kann, laut riechen kann, frage ich mich manchmal dann tatsächlich auch bei solchen Titeln. Weiter geht's mit ganz großartiger Jazzmusik mit Kamasi Washington. Der hat vor kurzem mit The Epic ein wirklich, wahrlich episches Album veröffentlicht. Hier kommt er mit Change of the Guard. Kamasi Washington hörten wir mit dem Song Change of the Guard vom Album The Epic. Kamasi Washington kommt aus Los Angeles, ist eigentlich eher bekannt als Studiomusiker, hat mitgewirkt bei diversen bekannten Künstlerinnen, Künstlern. Zum Beispiel bei Kendrick Lamar war er mit dabei oder bei, wen kann man hier noch nennen vielleicht, Thundercat hat er mitgewirkt, bei Brainfeeders Chef Flying Lotus und hat bisher seine Alben, 2, 3 dürften das erst gewesen sein, bisher selbst rausgebracht und jetzt im Sommer kam dann raus The Epic, ein episches Werk, das ja richtige erste Album auf einem Label und darauf gibt es 3 Stunden lang Musik auf 3 CDs, das ist wirklich ziemlich bombastisch gemacht, das Ganze aber ja Jazz im ganz, ganz alten Stil, obwohl der Knabe gerade mal 30 Jahre jung ist, ein Tick älter vielleicht, aber noch nicht so ein alter Haudegen, da wird noch so einiges kommen in seiner Karriere, wenn er so schon anfängt. Eben gerade, wie gesagt, hörten wir Kamasi Washington mit Change of the Guard. Hier kommt er nochmal mit Henrietta, Our Hero. Oh, shining fearless and bright. Can you see her? Her light is here. Henrietta, our hero. Was für ein wahnsinnig großartiger Song hier von Kamasi Washington. Er selbst ist der Bandleader von einer 12-köpfigen Truppe, spielt das Tenorsaxophon und ja, die anderen Leute alle außer Thundercat, der hier am Bass zu hören ist, relativ unbekannt. Zumindest für mich als Nicht-Jazz-Musik-Liebhaber, aber dafür habe ich dann auch irgendwie ein Ohr. Und ja, dieses Album hier war natürlich, The Epic, war natürlich in den USA in diversen Charts, in den Jazz-Charts und in den Billboard Independent Charts da relativ weit oben jeweils, und man höre und staune, in Deutschland diese Platte sogar Gold bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Auflagen man verkaufen muss, um noch Gold zu bekommen. So viel wird es nicht mehr sein wie früher. Aber dass so eine Jazzplatte mit so einem hohen Anspruch, also die ist wirklich über 170 Minuten lang, dann doch so viel Publikum findet, das finde ich dann doch ziemlich beachtlich. Also positiv auf jeden Fall, das Ganze hier anzumerken. Und natürlich die Kritiken in der Presse alle mit Daumen nach oben. So eine Platte gibt es nicht alle Jahre lang. Und mich erinnert Kamasi Washington so ein bisschen auch an, vom Konzept her, an das, was man von Sun Ra kennt, an das Orchestra. Und da gab es ja auch gerade eben so eine schöne Compilation To Those of Earth and Otherworlds auf zwei CDs, das Wirbeln und Werken von Sun Ra kompiliert. Davon hier nochmal der Song They Plan to Leave. Thank you. taking the ships to sail away. They plan to go somewhere there. And splendid ships are models rare. They plan to go somewhere there. And splendid rocket ships are models rare. They plan to find another place in the sky without saying farewell, without saying goodbye. They plan to find another world in the sky without saying farewell, without saying goodbye. They plan to put the White House on the moon soon. They plan to put the White House on the moon soon. And the Kremlin on a satellite soon. They plan to leave this world one day in sundry ships to sail away. They plan to leave this world one day in sundry splendid rocket ships to sail away. They plan to put the White House on the moon soon.